lese nun den Bibeltext für die Predigt. Er steht im Buch der Offenbarung im Kapitel 19, sind die Verse 11 bis 16. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war, und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige, und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen, und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtendes, weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Dunkle Nebenschwaden erfüllen den Duft der Hoffnungslosigkeit. Ein eiskalter Schauer der Auswegslosigkeit läuft mir den Rücken hinunter. Mit den anrückenden Armeen des tiefen Untergrunds fällt das Herz tiefer und tiefer. Der nun schwer dahin plätschernde Regen ist eine Vorausschau für die ewige kommende Niederlage und dunkle Knechtschaft, die der ganzen Welt ohne Ausnahme von dir und mir ereilen wird. Dann wird es plötzlich ganz still. Ein sanfter Windhauch aus dem Norden kitzelt mir die Ohren. Ein Hoffnungsschimmer in der letzten Nacht der Menschheit. Neben mir steht ein 9-jähriger Junge mit seinem Schwert wie ein begossener Pudel. Schweißperlen laufen seinem noch nicht ausgewachsenen Kopf hinunter. Man kann eine Stecknadel fallen hören. Das ist sie, die Ruhe vor dem Sturm. Die Armeen des Untergrunds rufen ihre bestialischen Kriegsgeschreie aus, die ich hier besser nicht nachäffe. Zehntausende stampfen im Gleichschritt mit ihren Speeren auf den Boden vor den Mauern der Menschheit. Frauen und Kinder kauern in den dunklen Hinterzimmern. Das Winseln einiger Kinder kommt mir zu Ohren und lässt mein letztes Träumen von einer Welt voller Frieden und Gerechtigkeit endgültig beenden. Wie eine Kaugummiblase einfach so platzt, schwindet sie, die Hoffnung auf Gerechtigkeit, von jetzt auf gleich. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Die dunklen Armeen marschieren unaufhaltsam zum Tor hin. Und aller Pfeilhagel kann sie nicht aufhalten. Die Mauern sind durchbrochen und die Soldaten werden immer in die engeren Ringe der großen Festung gedrängt. Die Menschheit hat versagt und keiner, so scheint es, wird diese Nacht überdauern. Aber kein Wunder, bei all den Sünden der Lüge, des Verrats, der Korruption und Hinterhältigkeit der Menschen. Und ganz außerhalb dieses Gefühlschaos wandern zwei kleine Wesen umher, um den Ring im Feuerberg zu vernichten. Aber auch hier scheint die Hoffnung auswegslos. Mauer für Mauer, Tor für Tor werden gnadenlos bei Helmsklamm niedergetrampelt. Das Böse kennt nur das eine, den Hass der Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen dieser Welt. Um den Thron von Helmsklamm im innersten Ring, da sammeln sie sich, die ehrenvollen Kämpfer, die noch da geblieben sind, zurückgedrängt bis zum Thron. Ja, und sie treten an ihren letzten Ritt der Ehre in den Tod. Doch plötzlich, so scheint es, ein Hoffnungsschimmer auf ihre Gesichter. Da ist er und da steht er. Wie vorherbestimmt erstrahlt seine Schönheit. Der Reiter auf dem weißen Pferd. Mit ihm kommt die Wende. Mit ihm kommt Helles ins Dunkel. Die Wende von Ungerechtigkeit in die Gerechtigkeit. Ja, eine Gerechtigkeit mit Frieden und Glückseligkeit. Ich bin Michael und Mitarbeiter bei Nordstern. Und ich liebe diese Filmszene im zweiten Teil von Herr der Ringe bei Helms Klamm. Ich liebe diese Szene, als alle Hoffnung geplatzt scheint und auf einmal auf dem Berg Gandalf erscheint mit einem Riesenheer. Es ist genau eben diese Szene, wo wir alle denken, Ungerechtigkeit hat gesiegt, das Böse hat triumphiert. Und dann kommt es, das Gute. Diese Szene liebe ich. Eine Szene, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und selbst Immanuel Kant hat erkannt, dass Gerechtigkeit ein elementares Bedürfnis von uns Menschen ist. Er sagt, wenn die Gerechtigkeit untergeht, hat es keinen Wert mehr, dass Menschen auf der Erde leben. Und nicht nur Kant war jemand, der das entdeckt hat und der auch das irgendwie gefühlt hat, sondern viele Menschen mit mir fühlen das. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann hasse ich Ungerechtigkeit. Dann hasse ich, wenn die NSA mich einfach grundlos ausspioniert. Ich hasse es, wenn ein Sexualstraftäter nicht die gerechte Strafe bekommt. Und es kitzelt mir in den Fingern, wenn ich Filme wie Herr der Ringe schaue oder wie Braveheart. Und ich würde am liebsten in den Flatscreen selbst hineinsteigen und mit meinen eigenen Händen Gerechtigkeit schaffen. Von jetzt auf gleich. Aber warum? Weil ich als Mensch Ungerechtigkeit nicht aushalten kann. Und ich glaube, deswegen haben so viele Filme, speziell Hollywood-Filme, ein sogenanntes Happy End. Aber von klein an merke ich in meinem Leben, dass Ungerechtigkeit in diesem Leben ist und dass ich eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit verspüre. Ich erinnere mich noch gerne, und das geht auch nur noch mit einem Video, wo ich 3 Jahre ungefähr war, 2 oder 3, und es war Weihnachten, Heiligabend. Damals war Weihnachten noch schön als kleines Kind und ich habe vielleicht 15 Geschenke bekommen, also es war abgefahren. Und ein Geschenk habe ich dann ausgepackt und das war irgendwie ein richtig cooler Anhänger oder irgendein cooles Fahrzeug. Und dann habe ich das genommen und so in den ersten Sekunden und habe ich dann so damit angefangen zu spielen. Und dann kam mein 15 Jahre älterer und einziger Bruder, der André, und sagt zu mir so, hey Micha, kannst du mir das auch mal kurz geben? Ich würde gern auch mal das sehen, was du da bekommen hast. Und ich so, nee. Das gehört mir und es steht mir zu. Und ich habe mir das nicht aus der Hand gelassen. Aber dann, ein 15 Jahre älterer Bruder, gegen den habe ich natürlich keine Chance, entreißt es mir aus der Hand und ich fange an zu schreien und mein Gesicht wird so rot wie meine Haare. Und der Weihnachtsbaum fällt um. In der Tat haben wir das auf Video, wo der Weihnachtsbaum umfällt. Aber da steckt ja was dahinter. Schon tief als 2-jähriges Baby hatte ich einen Sinn für Gerechtigkeit. Die Definition war da. Es ist nur gerecht, dass das, was mir geschenkt wurde, auch mir gehört und auch kein anderer haben darf. Ja, und diese ungestillte Sehnsucht durchzieht sich durch ein ganzes Leben. Und wir merken, dass es Ungerechtigkeit gibt. Und wir alle hier träumen doch von sozialer und globaler Gerechtigkeit. Vielleicht kaufen wir deswegen auch nicht bei bestimmten Modelabels ein. Und vielleicht ist auch nicht alles Bio, wo Bio draufsteht. Okay. Aber diese ganze Bewegung zeigt doch, dass es eine neue Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit gibt. Und dass gerade hier in diesem schönen Viertel Bornheim und im Nordend so viele Konsumenten und auch Verkäufer Fairtrade oder Bio anbieten, ist doch ein Zeichen dafür, dass eine gewisse Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit, nach einer sozialen Gerechtigkeit da ist und damit auch nach einer Gerechtigkeit, die jeden Einzelnen betrifft, also einer persönlichen Gerechtigkeit, die jeden Einzelnen angeht. Wir sehnen uns doch nach Gerechtigkeit und Ordnung. Und genau diese Sehnsucht, die ich schon oft verspürt habe und die sicherlich einige mit mir fühlen und teilen können, haben auch damals schon die Leser im 90 nach Christus gespürt. Genau für die Leute, die dieser Text damals geschrieben wurde, in diesem Kontext. Denn damals herrschte eine starke Christenverfolgung. Schon unter Nero, der sehr bekannt ist und auch für Christenverfolgung ganz bekannt war im 60 nach Christus. Und auch 90 nach Christus, in diesem Setting, wo dieser Text geschrieben wurde, war Kaiser Domitian auch ein sehr unsensibler Kaiser am Werk. Und er hat auch Christen verfolgt. Und es war nicht einfach nur eine Diskriminierung, wie man das mit Worten vielleicht macht, oder eine politische Diskriminierung, sondern wirkliche körperliche, psychische Diskriminierung und Verfolgung. Und weiterhin waren die Kaiser damals für ihren Kaiserkult, also für einen Gotteskult, sehr bekannt. Und da haben die Christen nicht mitgemacht, denn die Christen hatten und haben ja ihren Gott und nicht den Kaiser als Gott. Und auch heute können wir das, glaube ich, gar nicht richtig nachvollziehen, was Verfolgung wirklich bedeutet. Momentan werden gerade zu diesem Zeitpunkt 100 Millionen Christen verfolgt auf der ganzen Erde. Und das ist schon sehr, sehr abgefahren. Wie viel Ungerechtigkeit, aber nicht nur da, auf dieser Welt und auch in unserem Umfeld herrscht. Und wie die Schlüsselstelle in diesem Film bei Helms Klamm, ist genau dieser Text aus Offenbarung 19 eine Schlüsselstelle, eine neue Stelle, wo der Autor Johannes den Lesern eine neue Hoffnung geben will. Aber warum kommt Jesus eigentlich wieder? Und was für eine Gerechtigkeit schafft Jesus eigentlich? Johannes schreibt diesen Text also in ein Setting von voller krasser Ungerechtigkeit und einer Hoffnungslosigkeit. Und er schreibt, ja, Jesus wird nochmal wiederkommen, ein zweites Mal. Und bis dahin wird laut der Bibel die Welt sich nach Gerechtigkeit sehnen, aber ungerecht sein. Und schon in den 18 Kapiteln davor entfaltet Johannes viele Sachen, die eher dunkel sind, böse sind, von Schlachten getrieben sind. Und dann kommt er zu dem Offenbarung 19 Text, wo eine neue Hoffnung erstrahlt, wo jemand kommt, der Gerechtigkeit bringt. Und es ist faszinierend, wie Jesus da Gerechtigkeit bringt. Es ist faszinierend, diese Bilder, die Marc uns da vorgelesen hat, zu lesen und zu verstehen, die damals für den Kontext richtig gut verständlich waren und uns heute vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheinen. Zum Beispiel die Augen von Feuerflammen, die in dem Text erwähnt sind. Das beschreibt eine tiefe Entschlossenheit Jesu Christi. Jesu Christus kennt seinen Auftrag. Er weiß um die Ungerechtigkeit in unserem Leben, in unserem Umfeld. Und er hat eine Mission, und zwar Gerechtigkeit zu schaffen. Und davon hält er sich nicht ab, von niemanden und nichts. Und genau das bewundere ich auch an dem Charakter von Gandalf in Bei Herr der Ringe. Der wirkt irgendwie immer souverän, der wirkt irgendwie immer zielfokussiert und immer, ich weiß, was ich tue. Und selbst als Gandalf dann im ersten Teil von diesem Dämon Balrog in die Feuerflammen gestürzt wird, spricht er aus, flieht, ihr Narren. Also noch ein richtig proaktiver Satz, Ein souveräner Satz. Und das ist Jesus, so ähnlich und noch viel stärker. Er kennt seinen Auftrag, ist beständig, treu, egal wie die Zeiten sind. Egal ob schlecht oder gut. Und die Kronen auf dem Kopf und das Schwert, was aus dem Mund kommt, was wirklich ein sehr merkwürdiges Bild ist, aber ein sehr starkes Bild ist, beschreibt diese Königsherrschaft Jesu, dieses Königssein Jesu, dieses Jesus ist der schöne, glorreiche Herrscher und wird es einmal wirklich sein. Und das mag ich an diesem Charakter von Aragorn, der kommende König. Aragorn wirkt in dieser Trilogie immer irgendwie auch so souverän und so hoffnungsvoll, so erhaben, wie ein König eben. Jesus wird diesem Text also nicht wie dieser typische brave Schwiegersohn dargestellt, der zu allem Ja und Amen sagt und der einfach nur ein netter Kerl ist, sondern er ist ein Mensch, der weiß, was er für eine Mission hat. Hier wird ein Jesus beschrieben, der nicht gleichgültig gegenüber unserer Welt ist, der nicht gleichgültig gegenüber uns Menschen ist und der nicht gleichgültig gegenüber Ungerechtigkeit ist. C.S. Lewis hat einmal einen richtig tollen Satz gesagt, wo er sinngemäß beschreibt, dass das wirkliche Gegenteil von Liebe, wo uns sofort ein Wort anfällt, zwar Hass, aber gar nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit. Denn jemand, der hasst, der hat immer noch eine Beziehung zu dem, den er hasst. Aber jemand, der gleichgültig ist, hat den anderen abgeschrieben, ignoriert ihn und hat keine Beziehung mehr zu ihm und steckt keine Hoffnung mehr in ihn. Und ja, Jesus wird einmal Gerechtigkeit schaffen. Aber er hat uns nicht abgeschrieben. Denn er ist nicht gleichgültig. Ja, Christen glauben, dass Jesus noch ein zweites Mal wiederkommen wird. Und dass er in eine Welt hineinkommen wird, die ungerecht ist. Und wo er wieder Gerechtigkeit schaffen wird. Und genau dieser Punkt ermutigt mich total in einer Sache. Und zwar ich als Mensch bin entlastet, selbst Gerechtigkeit zu schaffen. Ich bin entlastet davon, meine ganze Kraft darin reinzubuttern, selbst einen richtigen Zustand herzustellen. Aber was passiert eigentlich, wenn wir Menschen Gerechtigkeit herstellen? Ich merke das in meinem Leben. Wenn ich versuche, aus meiner eigenen Kraft Gerechtigkeit wiederherzustellen, in einem Zustand, wo irgendwo Streit war, oder wo irgendwo ein Problem aufgetreten ist, da merke ich, dass ich entweder zu einer neuen Ungerechtigkeit verleite. Das sieht man ja auch ganz viel in der Politik. Es gibt ja gewisse Völker, die versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen in gewissen Gegenden der Erde und sorgen dafür aber noch für viel mehr Ungerechtigkeit. Und der zweite Punkt, der mich ganz stark auch angeht, ist, oft, wenn irgendwie Ungerechtigkeit passiert ist und ich Teil dessen bin, dann versuche ich mich irgendwie aus dieser Misere rauszuziehen, indem ich mich rausrede und damit selbst rechtfertige. Und ich glaube, auch kein Schmerzensgeld kann eine böse Tat aufheben. Es gibt nur eine Sache, die das kann, die Ungerechtigkeit aufheben kann. Und das ist Vergebung. Und genau das ist der Punkt in diesem Text, dieses schöne Bild, wo Jesus kommt, wie Gandalf in diesem Film, mit dem Gewand, mit dem weißen Pferd und alles prächtig, aber auf diesem Gewand ist rotes Blut. Und dieses rote Blut ist nicht von dieser Schlacht aus der Offenbarung oder von irgendwas, was in der Offenbarung passiert ist, sondern dieses Blut trägt Jesus schon 2000 Jahre mit sich. Das ist das Blut, was vor 2000 Jahren vergossen wurde am Kreuz, was wir bald wieder an Ostern feiern, in einigen Tagen. Und ich glaube, hier liegt die viel tiefere Schlacht verborgen. Und hier liegt auch der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Die Welt ist ungerecht. Und Ungerechtigkeit produziert immer eine Schuld. Und kein Schmerzensgeld kann eben diese Schuld aufheben. Mal ein Beispiel. Wenn ich mich jetzt umdrehen würde und ich würde diese schöne Gitarre nehmen, lieber Mathis, und ich würde sie nehmen und wie in den guten alten Zeiten so richtig auf den Boden scheppern, sodass nichts mehr davon da ist, dann ist eine Ungerechtigkeit im Raum. Dann habe ich Unrecht getan und ich habe gegenüber dir Unrecht getan. Und okay, ich könnte dem Mathis natürlich, ganz abgesehen davon, dass er sauer ist, eine richtig coole Gibson oder eine Fender oder coole Martin-Gitarre kaufen, die auch von mir aus doppelt so teuer ist. Okay, so könnte ich vielleicht noch irgendwie ein Stück weit Gerechtigkeit wiederherstellen. Aber was ist denn mit den ganzen Erinnerungen, die mit dieser Gitarre von Mathis drinstecken? Kann ich die zurück rechtfertigen? Nein. Also bei materiellen Dingen kann ich vielleicht noch den Schaden ersetzen. Aber spätestens dann, wenn ich ihm soziale oder psychischen Schaden anrichte, egal wie, ich kann es nie wieder in dieser Form gut machen. Kein Schmerzensgeld kann diesen Schmerz aufheben. Und diese Schuld, die in diesem Raum steht und die in diesem quasi luftleeren Raum steht und diese Luft quasi verstickt und verseucht, muss irgendwie beseitigt werden. Aber wie? Und das ist eben genau vor 2000 Jahren passiert, als eben jemand gekommen ist und eben das quasi genommen hat, als Gott und Mensch zugleich. Und der dieses Opfer quasi gebracht hat, weil irgendjemand muss ja ein Opfer bringen, wenn diese Gitarre kaputt ist. Irgendwas muss ja passieren, damit wieder Gerechtigkeit hergestellt wird. Und weil ich das nicht kann, hat das Jesus getan. Weil er Gott ist und gleichzeitig Mensch ist. Und das ist das Tolle, dass Gott Mensch geworden ist und sich dadurch mit uns so stark identifiziert und dadurch auch das machen konnte. Und genau diesen Prozess, der Kernpunkt des Glaubens darstellt, nennen wir Vergebung. Und wenn Mathis mir vergeben würde, dann wäre Gerechtigkeit wiederhergestellt. Wenn es eine wirkliche Vergebung wäre, dann wäre Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und das ist das, was am Kreuz vor 2000 Jahren passiert ist. Das war der größte Gerechtigkeitsakt Gottes an die Menschheit. Und deswegen freue ich mich total über diesen Text. Und ich freue mich total, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird. Weil ich weiß, das ist jemand, der mir aus Gnade etwas geschenkt hat. Nämlich Gerechtigkeit. Und der einmal die volle Gerechtigkeit hier auf der Erde schaffen wird. Und die Frage ist, möchte ich mich beschenken lassen? Möchte ich mich von Jesus Christus beschenken lassen? Es ist ja erstaunlich, dass ein Film wie Herr der Ringe zu den populärsten Filmen und Geschichten der Menschheit zählt. Weil die Autoren und Regisseure spielen mit des Menschen Sinn für Gerechtigkeit. Da ist eine tiefe Sehnsucht da, dass ein unrichtiger Zustand in einen richtigen Zustand verwandelt wird. Und ich glaube, wir sehen uns doch nach solchen Gestalten, ich jedenfalls, nach solchen Gestalten wie Aragorn, wie Gandalf, Gimli, Legolas. Wir lieben doch diese Charaktere, wenn wir solche Filme gucken. Und wir wollen doch, dass diese Charaktere nicht sterben. Und wir wollen doch, dass ihnen nichts angetan wird. Und wir können es nicht aushalten, wenn die gefangen gehalten werden oder wenn die sterben, wenn Ungerechtigkeit lebt. Und wir lieben doch eigentlich diesen Moment bei Helms Klamm, wo dieser Gandalf kommt in einer Situation, wenn man diesen Film guckt, wo einfach keine Hoffnung mehr irgendwo existent ist. wo dann einfach die böse Soldatenherde platt gemacht wird. Und so viele Filme spielen genau mit dieser Sehnsucht. Und ich finde es faszinierend, weil ich persönlich voll ein starkes Gerechtigkeitsempfinden habe. Und ich habe noch vor ein paar Tagen mit dem Olli 96 Hours geguckt. Cooler Film. Und in diesem Film geht es eigentlich nur darum, dass irgendeine Ungerechtigkeit besteht und Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, wo die Tochter eines Vaters verfolgt wird und an Menschenhändler verkauft wird und wo er einfach zu den Menschenhändlern geht und einfach alle abmurkst. Und wir finden es nicht schlimm. Wir finden es nicht schlimm, wie brutal der Film ist. Wir finden es nicht schlimm, wenn die Leute sterben. Wir würden es nur schlimm finden, wenn derjenige stirbt, der für Gerechtigkeit sorgt. Und das finde ich so interessant. Und hier liegt ein ganz tiefer Charakterzug von Jesus verborgen, aus diesem Text heraus. Jesus wird die volle Gerechtigkeit einmal herstellen. Und das befreit mich, selbst Gerechtigkeit herstellen zu wollen. Und das befreit mich vielmehr, dahin zu kommen, mich für Gerechtigkeit einzusetzen und einen Lebensstil zu leben, der vergebend ist, der andere Menschen nicht verurteilt, sondern liebt. Es befreit mich, mich aus meiner eigenen Kraft, aus meinem Zustand zu retten und das Jesus übergeben zu lassen und ihn das machen zu lassen. Es befreit mich, Gerechtigkeit nicht selbst herzustellen, sondern das Jesus eben machen zu lassen, aus einer Haltung heraus, die nicht mich ehrt und die nicht mich im Blickpunkt hat, sondern die Jesus Christus selbst im Blickpunkt hat. Wir haben jetzt noch eine Zeit, wo wir gleich wieder ein schönes Klavierstück hören werden und ein bisschen drüber nachdenken können. Und vielleicht hat dich der ein oder andere Gedanke inspiriert. Und vielleicht hat dich sogar der ein oder andere Gedanke vielleicht sogar verändert. Vielleicht auch sagst du, okay, das sind etwas komische Gedanken. Ein bisschen merkwürdig, vielleicht auch unlogisch. Dann freue ich mich darüber, mit dir darüber zu unterhalten, nach der Predigt, wenn du das willst. Ich möchte nur noch beten und dann hören wir ein Musikstück. Danke Gott, dass du ein guter Gott bist. Und du bist so Menschen zugewandt, dass du selbst auf diese Erde gekommen bist, vor 2000 Jahren, und uns ein total schönes Geschenk gemacht hast. Und du wirst einmal wiederkommen und für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist etwas total Schönes. Ich sehne mich danach, dass Gerechtigkeit herrscht, dass alles Leid und alle Sünde weichen muss und irgendwie keinen Platz hat in unserer Gesellschaft. Aber irgendwie kämpfen wir doch damit, mit Leid und solchen Dingen. Und wir wissen, dass du uns trägst dadurch und einmal wiederkommen wirst und das herstellen wirst, wonach wir uns sehen. Amen.